Vom 3. bis 8. März fand in der Stadt Ijevsk der Russischen Republik Urmurtien das 10. internationale Zirkusfestival Ijevsk statt. Daran nahmen die renommierten Akrobaten aus 14 Ländern wie der DVRK, Russland, China, der Mongolei, der Ukraine, Deutschland, Italien und Spanien teil. Der Akrobatik der Koreaner, vielseitiger Rotationsflug, wurde der Sonderpreis des Organisationskomitees für das Festival verliehen. Die koreanischen Akrobaten, die am Festival teilnahmen, kehrten am 14. März in die Heimat zurück.